Ein Experiment mit Überblendungen, mit Montage, das die Geräusche und Musiken ihres dokumentarischen Charakters entkleidet und in einen eigenen, neuen Kontext stellt. Größere Durchsetzungsschwierigkeiten hatte Hans Flesch mit seinen vollständig auf Tonträger produzierten Sendungen. Bei der Zürich-Sendung war immerhin der Text noch live gesprochen. Deshalb ist er ja auch nicht erhalten.